Und war er ihr nicht auch zu Dank verpflichtet? Zu Dank für die vielen genussreichen Viertelstunden, die ihr Gesang ihm geschenkt hatte? Gab es hier nicht vielleicht etwas zu helfen, ein bitteres Los zu lindern? Und Hilfe leisten, das war ja eine Lieblingsbeschäftigung Bennos, der in seinen Träumen die ganze Menschheit zu beglücken pflegte. Oft, wenn er in den Zeitungen die Sammellisten für wohltätige Zwecke las und dabei auf den Vermerk stieß, NN M 1000, wünschte er sich, dieser NN möchte ich sein. Kann es etwas Schöneres geben, als unerkannt, ohne anderen Dank als den Dank eines guten Gewissens Wohltaten ausstreuen? War das nicht noch tausendmal herrlicher als die Kaiserkrone Chinas, der Bürgermeisterhut Gomorras? Um jene Zeit siedelte die Industriebank aus dem einfachen Geschäftshaus im Öderweg in den Dividendenpalast am Bahnhofsplatz über. Benno beschloss nach schwerem Zögern, diesen Umzug als Grund zur Kündigung seiner Wohnung zu benutzen. Zwischen zwei großen Bissen polnischen Karpfens brachte er würgend übers Herz, seinen Hausleuten diesen Entschluss mitzuteilen, und wunderte sich selbst, dass ihm dabei keine Grete im Hals stecken blieb. Er müsse näher an das neue Geschäftslokal heranziehen. Er verliere sonst zu viel Zeit in der Mittagspause. Es täte ihm ja selbst unsagbar leid. Der polnische Karpfen wurde schier kalt über seine Verlegenheitsrede, und dem armen Benno stand der Angstschweiß auf der Stirn. Am Ende war er doch ein Haifisch, und diese Rede hielt nicht er selbst, sondern der Jonas in seinem Bauch. Die Hausleute ließen ihn ungern ziehen. Die Kinder weinten, und auch dem Vater Seligmann war das Schluchzen nahe, als er beim Abschied wehmütig lächelte. Beinahe hätten wir die soziale Frage gelöst gehabt, und grad da müssen sie ausziehen. Benno zog näher der Industriebank, nämlich nach dem Sachsenhäuser Berg. Drei Häuser von Ritas Wohnung. Dort fand er bei der Tapeziererswitwe Peterich ein Heim und sogar an der Nordfront des Hauses ein Zimmer, von dem aus er Rita singen hören konnte. »Ein Zimmerchen wollen Sie haben«, hatte Frau Peterich an der Flurtüre auf seine Frage geantwortet. »Ein Zimmerchen? Was sind Sie dann?« Die Auskunft Bankbeamter hatte sie befriedigt. Sie ließ Benno Stehkragen eintreten. Er sah sich einer kleinen, rundlichen Frau im molligsten Mittelalter gegenüber, deren Auftreten echtestes, resolutestes Sachsenhäuserinnentum verriet. Derb, kernbrav, hausmütterlich, handfest. Der Eindruck des Hausmütterlichen wurde noch verstärkt durch das achtjährige, sauber gekleidete Mariechen, ihr Töchterlein, das neugierig, aber ohne Ängstlichkeit den Fremdling beguckte. »Du, Mama, der hat nen Buckel«, sagte es. »Es guck ich selber«, wies Frau Petterich ihre Tochter zurecht. Und zu Benno gewendet, »so sind die Kinder. Was Gott, mir hat's erlast mit dem Gezeppel.« »Ach, wenn mein guter Mann noch leben tät, mein Schorsch selig, der misst's alles mal fell versohlen. Aber wissen Sie, ich selbst bring's nicht übers Herz. Also hier wär das Zimmerchen. Vom Balkon aus können Sie bis hintern Wald gucken, wenn's nicht grad Regen tut. Der vorigste Mieter, wissen Sie, der Professor Langberger vom Senckebergischen Institut, hoch anständiger Mann, vielleicht kennen Sie ihn? Der hat oft stundenlang da gesessen und hat eine Zigarre nach der anderen geracht. Es wundert mich noch, dass er nicht auch noch die Schachtel mitgeraucht hat. Ich hab's ihm 100-mal gesagt. Sie verrachen ihnen noch das ganze bissel Verstand. Aber grad so gut hätt ich's dem Kommod da predigen können. Und er hat vergnügt zugehört und hat gesagt, Frau Betterich, hat er gesagt, nicht vor 1 Million geb ich das Zimmerchen her. Ich geb's ihnen für das 10. Teil, hab ich erwidert. Ich verzähl's ihnen auch noch, Herr Umlegkrage, damit sie wissen, wie schön der Balkon ist. Mein George, selig. Ach, das war ein Mann. So an gibt's nicht wieder. Da können sie ganz Sachsenhausen in ein Sieb schütten und durchschütteln. So einer fällt nicht heraus. Der hat also auf dem Balkon gesessen und hat gesagt, Josephinchen, hat er gesagt, das hier ist mein Königreich. Ich bin der König, bloß habe ich nichts zu sagen. Das war sein Lieblingsplätzchen, bis er einmal runtergestürzt ist übers Geländer, weil er zu viel gesoffen gehabt hat. Ach Gott, er hat so einen guten Appetit gehabt, mein George. Besonders weggeschlößt mit gekochten Quetschen. Er hat da 5 Stück fressen können und hat doch nur 130 Pfund gewogen. Es war ein Rätsel, wo das Fressen bei dem Mann hinkommen ist. Ja, 4 Jahre hat der Professor Langberger bei mir gewohnt, bis er plötzlich die Rappe gekriegt hat und hat geheiratet. Mit 55 Jahren ein Mädchen von 21. Ein ganz armes Mädchen. Und hübsch war sie auch nicht. Aber ich sag's ja alleweil, je studierter ein Mensch ist, desto meschuggener ist er. Also, wie gefällt Ihnen das Zimmerchen? Benno Stehkragen hatte den Eindruck, als sei Frau Petterich etwas gesprächig. Er vermutete, dass der selige George wohl nicht sehr oft zu Worte gekommen sein mochte, aber die Frau gefiel ihm trotz ihrer Redseligkeit, und noch mehr gefiel dem kindernah Benno das Mariechen, in dem er in der Folgezeit gar gut Freund wurde. Nach 2-stündiger Unterredung, in der er sowohl Frau Petterichs als auch Professor Langenbergers vollständige Lebensgeschichte erfuhr, hatte er das Zimmerchen an der Nordfront gemietet. »Ich tu noch bessere Tischdecken her und an anderen Vorhang an die Fenster. Und, gell, geben Sie ja auf den Teppich acht. Es ist ein Familienerbstück. Da hat schon meine Großmutter den Großvater geschimpft, wenn er mit dreckigen Stiefeln in die Stube gedappt ist.« Benno zog ein und genoss wieder bei geöffnetem Fenster den Gesang der Käsbergerin. Er hörte ihn herzlich gerne, aber die ehemalige Verzückung stellte sich nicht mehr ein. War die neue Umgebung daran schuld? Oder hatte die lieblose Enthüllung der Käsbergschen Privatverhältnisse durch die Delikatessenpythier doch einen Stachel in Bennos Gemüt hinterlassen? Rita von Feldern war von der Nachtigall zur Amsel degradiert. Gewiss, auch die Amsel ist ein recht respektabler Singvogel, aber ihr schwarzes Köpfchen trägt nicht das Diadem der Poesie, mit dem die Dichter einstimmig die Nachtigall gekrönt haben. Als Katharine an einem theaterfreien Abend mit dem kleinen Lebrecht einen Spaziergang von ihrer Wohnung nach dem Waldrand machte, begegnete ihr Benno. Sie stutzte, dann brach sie in Lachen aus. Wer war dieser merkwürdige Mensch? Schon auf dem Öderweg hatte er sie immer so feierlich gegrüßt und jetzt tauchte er plötzlich auch in dieser Gegend auf? War diese Begegnung Zufall oder handelte es sich um einen schüchternen Liebhaber? Mit einer raschen Entschlossenheit, deren Benno nie fähig gewesen wäre, trat sie auf ihn, der vor Staunen den Hut ratlos in der Hand behielt, zu und frug geradewegs, »Wer sind Sie eigentlich? Ich habe Sie schon öfters gesehen.« Ehe Benno eine Antwort stammeln konnte, erhob der kleine Lebrecht, der sich vor jedem Fremden fürchtete, ein erschreckliches Geheul und klammerte sich an seine Mutter. »Ein sehr liebes Kind«, stotterte Benno und legte seine Hand auf Lebrechtens Kopf, ein Beruhigungsversuch, den dieser angenehme Knabe mit verdreifachtem Gebrüll beantwortete. Hatte er dieses kräftige Organ von seinem Vater oder von seiner Mutter geerbt? Rita und Benno starrten sich verdutzt an. »Er ist etwas nervös«, bemerkte Rita entschuldigend. »Aber er scheint ein guter Junge zu sein«, sagte Benno verbindlich und zog eiligst seine Hand zurück, denn der gute Junge hatte nach ihr gebissen. »Ist das Ihr Brüderchen? Er sieht Ihnen so ähnlich.« »Es ist mein Sohn«, antwortete Rita ruhig und gelassen. Es gab Benno einen Stich. »Sie sind verheiratet?«, frug er enttäuscht. »Ich wäre es beinahe einmal gewesen«, belehrte sie ihn freundlich. »Das Lebrechtchen hier ist die Verlobungskarte. Aber die Verlobung ging zurück. Lebrecht, gib dem Herrn die Hand.« Lebrecht streckte Benno die Zunge heraus. »Er kennt sie noch nicht«, erklärte Rita das eigentümliche Verhalten ihres Sprösslings und fügte lächelnd hinzu. »Auch ich kenne sie noch nicht. Wer sind Sie eigentlich?« »Wer ich bin«, sagte Benno, als Lebrechts Mund endlich nach einem mütterlichen Konfektstück gestopft war, im Weitergehen. »Wer ich bin? In der Hauptsache bin ich ein Buckel. Ich bin, wie soll ich das ausdrücken, ein Etwas, das so lange Zahlen geschrieben hat, bis es selbst eine Null geworden ist. Sie finden meine Verdienste in keiner Literaturgeschichte, in keinem Geschichtsbuch und in keinem Konversationslexikon. Und zu allem Unglück heiße ich auch noch Benno Stehkragen. Aber ich glaube, ich habe kein schlechtes Herz. Nur wie mitunter die delikateste Leberwurst in Schofles Zeitungspapier eingewickelt ist, so ist mein Herz eingewickelt in meine Schofle Gestalt. Und ich frag mich manchmal selbst, wenn ich morgens beim Aufstehen im Nachthemd vor dem Spiegel stehe, bin ich wirklich ein menschliches Hauptwort in dem großen Buch der Schöpfung oder bloß ein Druckfehler? Ich bin einmal auf dem Rhein gefahren und wie die Lorelei mich geguckt hat, hat sich vor Schreck ihr goldenes Haar entfärbt und sie hat ihren Frisierkamm ins Wasser fallen lassen. Und ihr Lied ist ihr im Hälschen stecken geblieben und da steckt's heute noch drin. Seit der Zeit singt sie nicht mehr. So, jetzt wissen sie, wer ich bin.« »Solch grauses Zeug«, redete Benno der erstaunten Katharine vor, die nicht wusste, sollte sie lachen oder ernst bleiben. »Und weshalb grüßen Sie mich immer?«, frug sie. »Ich kenne Sie doch gar nicht.« »Kennt mich der Mond?«, gab Benno zurück. »Und doch grüßt er mich jeden Abend, außer es ist grad Neumond.« Und nun erzählte er ihr, wie viele schöne Augenblicke er ihr verdankte und dass es ihm ein Bedürfnis gewesen sei, sie zu grüßen, ohne dass er sie deshalb mit dem Mond oder sonst etwas Astronomischem vergleichen wolle. Und jedes Mal, wenn in ihrem Gesang der Himmel still die Erde geküsst hätte, hätte er, Benno, in Gedanken ihr kleines Händchen geküsst. Und er bitte nachträglich tausendmal um Entschuldigung. Katharine fühlte sich durch diese Huldigung geschmeichelt und erfreut. Und auch in Benno keimte eine frohe Gehobenheit. War er nicht ein Mordskerl? Schritt er nicht elastisch als Kavalier neben einer leibhaftigen Sängerin? Wenn ihn einer seiner Bankkollegen so sehe, würde er nicht anerkennend schmunzeln: »Sieh mal, was Bennochen Stehkragen für Sachen macht? Wer hätte das von ihm gedacht?« Ja, es schlummern männliche Talente in einem, die man selbst nicht ahnt. Ein Gespräch über Gesang kam in Fluss. Benno lauschte Katharines Weisheiten nur mit halbem Ohr. Er warf von Zeit zu Zeit einen scheuen Blick auf die neben ihm schreitende Choristin. Sein Gang ward unbewusst zu einem leicht verwegenen Tänzeln, so dass er ein wenig einem Dromedar, das sich verschluckt hat, glich. Je öfters er zu ihr hinüberblickte, desto günstiger wurde sein Urteil über ihre äußere Erscheinung. Im Grunde genommen besaß doch die Menschheit keinerlei authentische Mitteilungen über das Aussehen der Feenkönigin. Wo steht geschrieben, dass sie keine spitze Nase hat und keine verwaschene blaue Seidenbluse trägt? Und er dachte, wenn ich jetzt so frech wäre wie der Casanova oder der Herr Wittmann und ich tät plötzlich meinen Arm um ihre Taille legen und tät mich auf die Zehenspitzen stellen und ihr einen Kuss aufpappen oder zwei und sie tät mir eine Ohrfeige geben oder zwei und es tät ihr im selben Augenblick leid und sie tät flüstern, ich hab Ihnen doch nicht wehgetan, Herr Stehkragen. Und ich tät antworten, unberufen und wie. Und ihr kämen die Tränen in die Augen und sie... Rita richtete eine direkte Frage an Benno. Er musste seinen schönen Traum abbrechen und antwortete. Wie haben Sie soeben bemerkt, gnädiges Fräulein? Nun entwickelte auch Benno seine musikalischen Ansichten und sprach lang und gut. Rita gewann den Eindruck, dass er ein ungeheuer gescheiter Mensch sein müsse, von dem sie etwas profitieren könne, und so lud sie ihn ein, sie doch gelegentlich zu besuchen und ihr beim Üben mit Ratschlägen behilflich zu sein. Das war mehr, als Benno erwarten konnte. Er war auf dem besten Wege, ernstlich Feuer zu fangen. Die Obstbäume dufteten so süß, die Spatzen zwitscherten so lustig, und hinter einer Weißdornhecke legte der kleine Amor mit einem spöttischen Lächeln bereits einen Pfeil auf den Bogen. Da brach im kritischen Moment der kleine Lebrecht wieder in ein markerschütterndes Geheul aus. Der schreckliche Lebrecht hatte versäumt, ein kleines Bedürfnis anzumelden und bejammerte nun herzzerbrechend seine Hosen. Gott Amor flog hellauf lachend hinter der Hecke hervor und wälzte sich vor Vergnügen quietschend in den Brennnesseln. Statt zärtlich, geheimnisvoll Liebesworte auszutauschen, gerieten die beiden nun in ein höchst prosaisches Familiengespräch. Statt Arm in Arm zu wandeln, führten sie auf dem Heimweg den heulenden Lebrecht rechts und links an der Hand. Oh, wie schnöde endete, was so schön begonnen hatte. Der Bengel war nicht zu beruhigen, so dass eine vorbeigehende Sachsenhäuserin dem schuldlosen Benno erbost zurief, »Verhauen Sie doch den Lausbuben endlich mal ordentlich!« Sie sind mir ein schöner Waschlappen von einem Vater.